Kapitel 5 Der Apfel. Die Sonne steht schon hoch. Der Himmel ist so blau wie der See in der Nähe unseres Hauses. Die Männer und Frauen hinter uns sind ein Stück zur Seite gegangen. Ich sehe sie an. Sie haben Angst. Nur Werner sieht immer noch böse aus. Aber auch er geht zur Seite. Vor uns steht ein Pferd und auf dem Pferd sitzt er, Gessler. Ich weiß sofort, dass er es ist. Er steigt vom Pferd. So groß ist er ja gar nicht. Er hat graue Haare und eine lange Nase. Er sieht ganz normal aus. Nur die Augen sind sehr hell, hell und böse. Er sieht erst die Soldaten an, dann meinen Vater. Was ist hier los? Fragt er. Einer der Soldaten antwortet. Dieser Mann hier hat sich nicht vor dem Hut verneigen wollen. Wir wollten ihn schon ins Gefängnis bringen, sagt der andere Soldat. Aber die Leute hier... Du, sagt Gessler zu meinem Vater. Du bist doch der Tell, stimmt's? Ja, ich bin Wilhelm Tell, antwortet mein Vater und sieht zu Boden. Gessler soll den Hass in seinen Augen nicht sehen. Und vor dem Hut des Kaisers, spricht Gessler weiter, hast du dich nicht verneigen wollen, wie? Das ist richtig, Herr. Ich wusste nicht, sagt mein Vater. Meinen Befehl hast du nicht beachtet und dem Kaiser nicht deinen Respekt erweisen wollen. Nein, so ist das nicht, sagt mein Vater. Es ist nur... Gessler unterbricht ihn. Du bist Tell? Der, den sie den großen Bogenschützen nennen, stimmt's? Dem besten aller Kantone, wie? Mein Vater antwortet nicht. Aber ich? Jawohl, mein Herr. Mein Vater ist der beste Schütze und ein großartiger Jäger. Er trifft einen Apfel auf 100 Meter Distanz. Gessler lächelt, aber es ist ein sehr böses Lächeln. Böse wie seine Augen. Und das ist also dein Sohn? Fragt er. Ja, das ist mein Sohn Walter, antwortet mein Vater. Gut, gut, sagt Gessler. Und siehst du da? Gessler wendet das Pferd zu einem Apfelbaum gleich hinter ihm. Er pflückt einen Apfel. Das ist ein Apfel, sagt er und lacht. Siehst du? Und jetzt kannst du uns allen zeigen, wie gut du bist. Den Apfel legen wir auf den Kopf deines Sohnes. Und du schießt. Sagen wir aus 50 Meter Distanz. Schieß gut, Tell. Denn sonst ist dein Sohn tot. Auf meinen Kopf? Frage ich. Habe ich richtig verstanden? Auf den Kopf meines Sohnes? Fragt auch mein Vater. Nie! Das tue ich nicht! Niemals! Gessler sieht ihn an und sagt nichts. Nimm mein Leben! Bittet ihn mein Vater. Lass meinen Sohn leben! Aber ich will ihm doch gar nichts tun. Du selbst tust ihm vielleicht etwas. Gessler lacht jetzt leise. Ich tue es nicht, sagt mein Vater. Dann, sagt Gessler langsam, dann müsst ihr beide sterben. Dein Sohn und du. Das gibt es doch nicht. Das kann er doch das nicht. Ist doch das kann er doch nicht tun. Das darf er doch nicht. Die Leute um uns herum können es nicht glauben. Großvater geht vor Gessler auf die Knie. Ich bitte euch, Herr, bitte lasst sie leben. Bringt den Alten weg, befiehlt Gessler seinen Soldaten. Und jetzt können wir beginnen. Los, 50 Meter, habe ich gesagt. Der Junge stellt sich an den Baum da, legt den Apfel auf seinen Kopf. Er lacht wieder. Es scheint ihm großen Spaß zu machen. Die Herren sind von ihren Pferden abgestiegen. Sie stehen um uns herum. Was sie zu Gesslers Idee sagen? Ein Schauspiel, wie nett. Endlich etwas Neues. Endlich. Bis jetzt war es ja so langweilig hier. Ich gehe an meinen Platz am Baum. Ein Soldat legt mir den Apfel auf den Kopf. Verbindet ihm die Augen, ruft Gessler jetzt. mir die Augen verbinden? Warum das denn? Kommt nicht in Frage. Ich will alles sehen. Ich habe keine Angst. Ich stehe ganz ruhig am Baum. Auf dem Kopf habe ich den Apfel. Einen kleinen, roten Apfel. So rot, wie ich jetzt selbst bin. Der Mann da hinten, das ist mein Vater. Der beste Schütze aller vier Kantone. Ich habe keine Angst. Ich sehe meinen Vater die Armbrust heben. Aus der Tasche holt er zwei Pfeile. Einen legt er ein. Dann lässt er die Armbrust wieder sinken. Herr, ich bitte euch, ich kann nicht. Es ist mein Sohn. Du bist doch der beste Schütze aller vier Kantone, oder nicht? Antwortet Gessler. Er hebt die Hand. Los jetzt, bevor ich die Geduld verliere. Vater hebt die Armbrust und zielt. Der Pfeil fliegt. Ich kann ihn sehen. Er kommt auf mich zu, schnell wie ein Blitz. Über meinem Kopf schlägt er in den Apfel, dann in den Baum. Ich habe es gewusst. Mein Vater trifft immer. Und jetzt haben es alle gesehen. Er ist der beste Schütze aller vier Kantone.